Abschnitt 3 von Der Freiwerber von Otto Rocket. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Caroline. Abschnitt 3. Inzwischen harrte Friedrich Stiewel noch immer der Rückkehr seines Freundes entgegen. Er blieb gar zu lange. Was konnte in diesen schrecklichen Stunden alles geschehen sein? Der Konrektor nahm den Cicero vor. Er fand den alten Heiden sehr langweilig. Er schlug andere Bücher auf, darunter zufällig Bürgers Gedichte. Sie versetzten ihn nur noch in größere Aufregung und Unruhe. Jeder Tritt der Vorübergehenden rief ihn ans Fenster. Er sah hinaus, solange noch ein Tagesschimmer am Himmel war. Die Straßen wurden dunkel, die Gestalten der unten Wandelnden schwarz und unerkennbar. Er musste das Spähen aufgeben. Er zündete die Studierlampe an. Der Platz am Arbeitstische kam ihm wie eine Folterbank vor. Mit großen Schritten durchmaß er das kleine Zimmer. Er hat sie zu Haus getroffen, dachte er. Er muss sie getroffen haben. Woher sonst der lange Aufenthalt? Wie wird der Brief gewirkt haben, wenn sie Nein gesagt hätte? Es wurde später und später. Der Konrektor lauschte auf die Viertelstundenschläge der Turmuhr. Jetzt knarrt die Treppe. Er reißt die Tür auf, um dem Liebesboten zu leuchten. Seine Wirtin ist's. Es schlägt 9 Uhr. Wo in aller Welt bleibt Theobald? Eine Angst überfällt ihn. Sie steigert sich, sie wird gegen 9:30 Uhr fast zum Herzkrampfe. Dann nimmt er seinen Hut, gibt der Wirtin die Weisung, er gehe zum Dr. Spatz und werde im erforderlichen Falle dort zu finden sein, und eilt hinaus. In Theobalds Wohnung sieht er kein Licht und bleibt unschlüssig vor der Türe stehen. Unwillkürlich führt sein Fuß ihn die Straße auf und ab. Jedem entfernten Tritte fliegt er entgegen. Es wird 10 Uhr. Man schließt die Häuser, der Nachtwächter tritt seine Regierung an. Friedrich Stiewel ist in halber Verzweiflung und schreitet langsam nach Hause. Da hört er in der Entfernung ein Gespräch mit dem Nachtwächter. Er täuscht sich nicht, es ist vor Theobalds Wohnung. Mit zitternden Knien eilt er zurück. Der Nachtwächter bestätigt ihm, dass der Dr. Spatz nach Hause gekommen sei. Der Konrektor weiß sich durch ein Geldstück Einlass zu verschaffen und stolpert die Treppen hinauf. Theobald Spatz hat seine Türe sorgfältig verschlossen, da hört er Tritte auf der Treppe und presst vor Beklemmung die Lippen aufeinander. Der Konrektor geht an seine Türe, Theobald beschließt, noch nicht zu Hause zu sein. »Mach auf«, ruft Friedrich. »Ich bin's. Ich sehe durchs Schlüsselloch Licht in deinem Zimmer.« Spatz wankt zur Türe und öffnet. »Theobald, warum kommst du nicht zu mir?« ruft der Konrektor, indem er das verstörte Gesicht des anderen sieht. »Mein Gott, was ist vorgefallen? Hast du den Brief abgegeben?« Theobald nickte, am ganzen Leibe zitternd. »Wo aber«, fuhr der Konrektor fort, »warst du so lange? Hast du sie gesprochen? Was sagte sie? Rede doch, o Himmel, dir ist ein Unglück begegnet. Ich erkenne dich kaum wieder. Fasse dich, sag mir alles, ich muss es wissen.« Theobald fand die Sprache nicht, er kämpfte mit sich selber. Endlich rief er, »Freund, es ist furchtbar, aber ich kann es dir nicht ersparen.« Ich sah sie, sprach sie allein. »O, sie ist göttlich! Ich selbst liebe sie, habe ihr meine Liebe zu verstehen gegeben. Sie gab mir diese Rose und lud mich ein, wiederzukommen.« Friedrich Stiewel war einer Ohnmacht nahe. Er wankte und sank mit schlaff herabhängenden Armen auf einen Stuhl neben der Türe. Theobald Spatz aber hatte inzwischen die Bemerkung gemacht, dass in diesem Verhältnis etwas fantastisch Gewaltiges sei und beschloss, als er den Freund zusammenbrechen sah, durchaus in seiner Rolle zu bleiben. »Ja, sie liebt mich«, rief er, »und gegen alle Mächte des Himmels und der Erde werde ich sie mir erringen und verteidigen.« Mit untergeschlagenen Armen ging er im Zimmer auf und nieder und warf sich endlich in eine Ecke des Sofas. Lautloses Schweigen herrschte eine Weile im Zimmer, das Talglicht brannte düster und düster war die Stimmung der Männer. Da erhob sich der Konrektor, stieß einen leisen Seufzer aus und trat dann gefasst und mit ruhigem Ernste vor den Verräter. »Du hast dich nicht als Freund erwiesen, Theobald«, sagte er fest. »Ich vertraute dir mein Heiligstes an, und du hast deine eigenen, selbstsüchtigen Zwecke verfolgt. Dass sie schön und liebenswürdig sei, hatte ich dir gesagt. Du musstest behutsam sein, wenn du mein Freund warst, musstest dich dem Eindruck zu entziehen suchen, selbst wenn es dich ein Opfer gekostet hätte. So wenigstens würde jeder ehrliche Mann getan haben. Du behauptest, ihr meinen Brief gegeben zu haben. Wenn das der Fall ist und du dann noch egoistisch deiner eigenen Regung gehorchtest, so weiß ich nicht, ob ich dies Abspielen zweier entgegengesetzten Rollen für mehr lächerlich oder nichtswürdig halten soll. Ich habe mich in dir getäuscht. Ich werde fortan meinen Weg allein gehen.« Während der Konrektor dies sprach, war in dem Wesen des sonst so schüchternen Mannes etwas von Würde und männlicher Festigkeit zu sehen, wie sein sonstiges Gebaren es kaum hätte erwarten lassen. Theobald Schwarz nahm dies mit Erstaunen und Schrecken wahr und stürzte aus der tragischen Heldenrolle in die tiefste Beschämung und Zerknirschung. Ein tiefes Stöhnen war alles, was er zu äußern vermochte. Er sah im Geiste den Konrektor schon die Pistole aus der Tasche ziehen. Der aber fuhr fort: »Wer von uns die größeren Anrechte auf Bertha hat, das ist eine nicht zu entscheidende Frage. Jedenfalls aber musste mein langes, bescheidenes Werben um sie dir Achtung gebieten. Vielleicht habe ich kein Recht an sie, du aber hattest eine Pflicht gegen mich. Du hast dieselbe in schimpflicher Weise verletzt. Ob sie deine je links aufgeschossene Neigung erwidert, werde ich sie selber fragen. Ich habe durch dich die ernste Lehre empfangen, dass der Mann ungetan lassen muss, was er nicht selber tun kann.« Bei diesen Worten ergriff er den auf dem Tische liegenden Hausschlüssel, setzte den Hut auf und verließ das Zimmer, ein veränderter Mann. Theobald Schwarz aber war vernichtet, und selbst das Gefühl seiner brennenden Leidenschaft konnte ihm in diesem Augenblick keine Beruhigung geben. Bald darauf lagen alle vier Hauptpersonen unserer Geschichte in ihren Betten und fühlten sich sehr unglücklich. Als Theobald am anderen Morgen seinem Freunde auf dem Korridor des Schulgebäudes begegnete, vermochte er ihm nicht in die Augen zu sehen. Sein Herz war wie zusammengeschnürt, er verwirrte sich fortwährend in der Schulstunde. Während er sonst die Heldentaten der Weltgeschichte mit einem Feuer schilderte, welches manche seiner Schüler so lebhaft begeisterte, dass in der Pause die entsetzlichsten Prügeleien auf dem Hof in Szene gingen, war sein Vortrag heute lau und teilnahmslos. Unglücklicherweise hatte er gerade den Verrat Heinrichs des Löwen und den Abfall desselben von seinem Freunde und Kaiser Friedrich Barbarossa zu entwickeln, ein Stoff, der ihn heute zur Verzweiflung brachte. Er fühlte sich ganz den gedemütigten, schuldbewussten Löwen. Er sah den Konrektor Friedrich Stiefel ganz als edlen, großen Barbarossa. Es war eine schreckliche Stunde. Nachdem sein Tagwerk getan war, ging er nicht wie sonst den Freund zum Spaziergang abzuholen, sondern er machte seinen Weg allein. Und da er einen seiner düsteren Stimmung entsprechenden Weg suchte und ihm der Kirchhof die angemessenste Räumlichkeit dazu schien, so wandelte er zwischen den Gräbern auf und ab und stellte die grauenhaftesten Betrachtungen über Leben, Tod und Ewigkeit an. Der Konrektor seinerseits hatte ebenfalls einen bösen Tag. Er hätte zwar gern Bertha noch heute persönlich aufgesucht, aber Berufsarbeiten aller Art machten es ihm unmöglich, so dass er den Besuch auf morgen zu verschieben beschloss. War Theobald heute zerstreut und übel aufgelegt für den Schulunterricht, so schien sich in dem Konrektor ein ganz anderer Geist geltend zu machen. Seine Schüler, welche sich bei ihm mancherlei zu erlauben pflegten, nahmen heute eine noch unbekannte Strenge und Energie in ihm wahr und konnten sich, nachdem ihrer mehrere abgestraft worden waren, eines aufkeimenden Respekts gegen ihn nicht erwehren. Schon brannte die abendliche Studierlampe im Zimmer des stillen Mannes, als seine Wirtin eintrat und ihm einen Brief überreichte, welchen, wie sie sagte, ein Knabe bei ihr abgegeben hatte. Der Konrektor öffnete das Papier und fand folgende Worte: »Herr Konrektor Stiefel wird ersucht, sich morgen Abend um 6 Uhr hinter der Mauer des alten Kirchhofs einzufinden, wo ihn eine Dame durchaus sprechen muss.« Die Unterschrift fehlte, aber das »muss« war 6-mal unterstrichen. Unser Freund war überrascht, sein erster Gedanke war, dass die anonyme Schreiberin niemand anderes als Bertha sein könne. Aber Bertha wusste doch, dass die zweite Silbe seines Namens nicht mit einem F, sondern mit einem V anfange. Er erinnerte sich, dass einst im Wernerschen Hause harmlos darüber gescherzt worden war. Er faltete den Brief zusammen und beschloss, der Einladung auf gut Glück zu folgen. Wir aber, die wir in der glücklichen Lage sind, uns mit einer Art von Allwissendheit durch den Kreis der hier beteiligten Personen zu bewegen, erkennen in der Absenderin keine andere als Hannchen, die schnellfertige Kleinstädterin. Das liebe Kind war am Morgen, wie der Gewohnheit, mit einem Seufzer erwacht, einer Äußerungsweise, die ihrem sonstigen Wesen durchaus fremd war. Sonst pflegte sie, lebhaft wie ein Wiesel, mitten in den Morgen hineinzuspringen, trällernd, lachend, wirtschaftlich geschäftig, überall angreifend, häusliche Arbeiten wie Vergnügungen mit gleich frischem Interesse erfassend. Rüstig bei der Hand und kurz angebunden war ihr ganzes Wesen. Auch die Dinge um sich her wollte sie fertig oder leicht ergreifbar wissen. Jede Unentschiedenheit war ihr ein Greuel. Der Streit mit ihrer Cousine lag ihr schwer auf der Seele, und das Erste, was sie am Morgen tat, war eine rasche Versöhnung und der geheime Entschluss, dem Rätsel selbst tätig nachzuspüren. Es lebte noch die stille Hoffnung in ihr, dass der Briefschreiber und der Rosenempfänger 2 verschiedene Persönlichkeiten sein müssten, denn unglaublich war ihr der Gedanke, dass ein Mensch das, was er mit dem ihm von Gott zum Reden gegebenen Munde sagen könne, persönlich schwarz auf weiß überbringen solle. In listiger Weise wusste sie im Laufe des Tages die Wohnung des Konrektors zu erfragen und gab den oben erwähnten Zettel einem Knaben, welcher bei der Gartenarbeit beschäftigt war. Als die zum Stelldichein anberaumte Stunde gekommen war, nahm Hannchen Hut und Schal und begab sich, unter dem Vorwand eines kleinen Geschäftsganges, an die Umfassungsmauer des alten Kirchhofs. Es war eine wenig betretene Gegend. Die Mauer stieß an ein weites Stoppelfeld, das Terrain war leicht zu übersehen. So schritt Hannchen entschiedenen Fußes auf dem Boden verhängnisvoller Entscheidung auf und nieder und blickte mit Augen von der Schärfe des Luchses bald nach rechts, bald nach links. Inzwischen hatte Theobald Spatz auch heute seine melancholische Kirchhofswanderung angetreten und bog in der Absicht, einen entfernten Feldweg zu betreten, um die Ecke der Mauer. Er sah eine Gestalt in der Entfernung hinter der Mauer umherspazieren und erkannte mit bald freudiger, bald beängstigender Überraschung die Dame seines jüngsten Neigungsgeflackers. In demselben Augenblick wendete Hannchen sich um, erkannte auch ihn und musste aus seinem Hiersein annehmen, dass er derjenige sei, an welchen sie ihre Zeilen gerichtet hatte. »Abscheulich, schändlich«, rief es in ihr, ein und derselbe ist's, der mich und Bertha betrogen hat. Ihr ganzes Innere empörte sich wider ihn, und in dem Gefühle, ein unverzeihliches Unrecht erduldet zu haben, war nicht der Gedanke an Flucht der Vorherrschende in ihr, sondern der der Rache an dem Unwürdigen. Mit raschen, kleinen Schritten eilte sie ihm entgegen. Auch Theobald Schwarz näherte sich ihr, wenngleich nicht mit derselben Schnelligkeit. »So, mein Herr«, rief sie ihm schon von weitem entgegen, »das ist also ihre Art, mit jungen Damen umzugehen. Der einen Liebesbriefe schreiben und der anderen die Hände küssen und großartige Reden hersagen. Schämen Sie sich. Ich werde ihr Betragen in der ganzen Stadt ausrufen, damit sich alle Welt vor ihnen hüte. Hätte ich gewusst, dass ich es mit einem so unzuverlässigen Manne zu tun habe, so würde mein Benehmen vorgestern ein anderes gewesen sein. Ja, das versichere ich Ihnen. Denken Sie, man kommt aus einer kleinen Stadt herein, um sich hier etwas weismachen zu lassen. Wir sind auch nicht auf den Kopf gefallen und wollen den gelehrten Herren beweisen, dass wir uns keine Ungezogenheiten gefallen lassen.« So ging es im unaufhaltsamen Redestrome fort, und Theobald stand wie vom Donner gerührt, ohne ein Wort hervorbringen zu können. Was aber seine Lage verschlimmerte, war die Wahrnehmung, dass im Hintergrunde die Gestalt Friedrich Stiewels auftauchte und sich mit hastigen Schritten näherte. »O Himmel«, dachte er, »jetzt sieht er mich hier mit seiner Geliebten stehen und muss glauben, dies sei ein beabsichtigtes Stelldichein.« Der Konrektor seinerseits erblickte den verräterischen Freund neben einer ihm fremden Dame, und da er nun zu der Annahme kam, dass er es mit einem entlarvten Don Juan zu tun habe, förderte er seine Schritte, um die Unglückliche zu retten. »Trauen Sie dem Heuchler nicht, mein Fräulein«, rief er, bei der Gruppe angelangt. »Trauen Sie ihm nicht, er pflegt sich Damen gegenüber durchaus nicht gewissenhaft zu betragen.« Hannchen schrak doch ein wenig zusammen, als sie plötzlich die Stimme eines Fremden, und zwar mit so strenger Mahnung, neben sich hörte. Der Konrektor aber fuhr fort, »Ich erbiete mich, sie ihm gegenüber zu beschützen. Ja, ich halte es für meine Pflicht, sie mit seinem Wesen bekannt zu machen. Er hat sich gegen eine Dame, die mir teuer ist, vergangen. Er hat um ihre Liebe geworben und er wird auch an ihnen zum Verräter werden. Verzeihen Sie, mein Fräulein, dass ich, ein ihnen völlig Unbekannter, es wage.« »Also auch noch gegen andere Damen hat er sich vergangen?« rief Hannchen, schnell gefasst. »Ich danke Ihnen, mein Herr, und werde Ihren Rat zu nützen wissen.« In Theobald Schwarz aber dämmerte plötzlich ein Licht. »O Himmel«, rief er, »mein Fräulein, kennen Sie den Herrn nicht?« »Ich habe heut zum ersten Mal die Ehre«, entgegnete Hannchen. »Ich bin der Konrektor Stiewel«, entgegnete Friedrich. »Man kennt mich als unbescholtenen Charakter, und Sie, mein Fräulein, können sich auf mich verlassen.« Hannchen machte große Augen, eine wohltuende Überraschung rief ein frischeres Rot auf ihre Wangen, und mit vergnügter Miene betrachtete sie den rechtmäßigen Konrektor von oben bis unten. »Sie sind der Herr Stiewel«, rief sie. »Na, die Bertha wird Augen machen, wenn sie diese Geschichte erfährt.« »Bertha, Bertha?« stammelte Theobald. »Haben wir denn nicht die Ehre, hier mit Fräulein Bertha Werner zu reden?« »I Gott bewahre«, rief Hannchen, »ich heiße Johanna Wohlgemut und bin bei meinem Onkel Werner zu Besuch. Sie haben mich für meine Cousine Bertha angesehen? Nein, das ist zum Totlachen. Jetzt wird mir die Verwirrung klar. Aber warum haben Sie, mein Herr, mir vorgestern nicht Ihren Namen gesagt?« »O mein Gott«, sagte Theobald, »dadurch ist die ganze Verwirrung entstanden. Ich heiße Theobald Schwarz, bin Oberlehrer am Gymnasium, Doktor der Philosophie und Kollege meines Freundes Stiewel.« »Schwarz?« fragte Hannchen gedehnt, indem sie, etwas enttäuscht, diesen Namen mit dem des Konrektors verglich. »Mein Fräulein«, nahm Friedrich Stiefel jetzt das Wort, »ich bin Ihnen zu großem Danke verpflichtet, dass Sie sich der Lösung dieser unglücklichen Verwirrung so gütig unterzogen haben. Darf ich die Frage an Sie richten, ob Fräulein Bertha meinen Brief, ob ich hoffen darf?« Hannchen nickte schalkhaft. »Die Bertha hat den Brief gelesen«, sagte sie, »und wird sich gewiss recht sehr freuen, Sie bald zu sehen. Und was Sie betrifft, mein Herr«, fuhr sie zu Theobald gewendet fort, »so habe ich Sie vielleicht zu abstoßend behandelt. Es tut mir leid, aber die Geschichte war gar zu verwickelt. Doch ich muss nach Hause. Wir werden uns freuen, die Herren bald bei uns zu sehen.« Mit diesen Worten knickste sie und eilte leichtfüßig davon. Theobald aber atmete tief auf und rief, »Verzeihung, Friedrich!« Und der Konrektor öffnete milde lächelnd die Arme und empfing den Reuigen an seiner Brust. Auf dem Heimwege erzählte Theobald dem Freunde das Nähere der schrecklichen Vorgänge, und versöhnt sahen die glücklichen Schulmeister ihren schönen Hoffnungen entgegen. 3 Wochen nach diesen Vorgängen schrieb Hannchen folgenden Brief an eine Freundin, welche in ihrem Heimatstädtchen wohnte. »Teure Albertine, von der Verlobung meiner Cousine Bertha mit dem Konrektor Stiefel wirst du wohl durch meine Eltern erfahren haben, welchen ich dieses Ereignis mitteilte. Heute lege ich einem Brief an meine Eltern diese Zeilen an dich bei, um dir die freudige Nachricht zu melden, dass auch ich mich verlobt habe, und zwar mit dem Oberlehrer Dr. Spatz. Ach, ich bin sehr glücklich. Teile das den anderen Mädchen mit. Mein Theobald ist ein sehr gelehrter Mensch, ebenso wie auch Berthas Bräutigam. Er hat aber manche Eigenschaften, die ich ihm noch abgewöhnen will. Manchmal ist er ganz außer sich vor Poesie und manchmal wieder sehr schüchtern. Ich habe schon gemerkt, dass man alles aus ihm machen kann, wenn man ihm nur ordentlich auftrumpft, und ich will mir schon einen guten, gehorsamen Mann an ihm erziehen. Weißt du, die gelehrten Männer können sich meistenteils gar nicht zurechtfinden im Leben. Ach, ich werde dir mündlich Geschichten erzählen über die Verwirrung, die wir schon gehabt haben, dass du dich wundern sollst. Da halte ich es für eine große Wohltat, wenn sie Frauen bekommen, die sie im Leben ordentlich zurechtweisen. Und auch für eine Frau halte ich es für sehr angenehm, wenn sie einen Mann hat, den sie leiten kann, wohin sie will. Beherzige das doch, ja, liebe Albertine, dein Bräutigam scheint mir zu viel Willen zu haben. Auch die Bertha wird mit ihrem Konrektor nicht so leicht umspringen können. Er scheint zwar sehr sanft, hat es aber doch hinter den Ohren. Ich habe täglich Streit mit der Bertha, die ihren Bräutigam durchaus nicht nach meiner Art erziehen will. Mein Onkel hat mir ein sehr schönes seidenes Kleid geschenkt, ich lasse mir es ganz modern machen. Für meinen Bräutigam werde ich dieser Tage ein Schlummerkissen zu sticken anfangen. Es wird ein reizender Winter werden. In 3 Wochen ist der erste Casino-Ball. Es werden ihrer 8 sein. Wir sind schon jetzt so viel in Gesellschaft, dass die Tante meint, es wäre für den Anfang zu viel. Ich will mich aber nicht grämen, wenn es noch toller kommt. Ich muss schließen, denn ich erwarte meinen geliebten Theobald jeden Augenblick. Leb wohl und vergiss nicht deine dich ewig liebende Freundin, Johanna Wohlgemuth. Ende von Abschnitt 3. Ende von Der Freiwerber von Otto Rouquette. Aufgenommen von Caroline in Amsterdam in den Niederlanden im Sommer 2016. Danke fürs Zuhören.